B. Sie sind jetzt der Sprachschatten. Hören Sie, sprechen Sie und vergleichen Sie. Dein Wörterbuch ist auf dem Tisch. Ach, auf dem Tisch. Der Kuli ist zwischen dem Telefon und dem Drucker. Ach so, zwischen dem Telefon und dem Drucker. Der Bleistift liegt neben der Kaffeetasse. Ach ja, neben der Kaffeetasse. Die Maus ist hinter dem Monitor. Ah, hinter dem Monitor. Der Schlüssel ist auf dem Wohnzimmertisch. Ja, auf dem Wohnzimmertisch. Der Stadtplan ist in der Tasche. Ach ja, in der Tasche.